Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55, markieren Sie plus gleich richtig und minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung bei Radio Reisezeit. Wir widmen uns einem Thema, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wellness-Hotels in Deutschland. Viele verbinden damit Ruhe, Entspannung und Erholung. Aber was steckt wirklich dahinter? Welche Angebote lohnen sich und wo findet man die besten Häuser? Darüber sprechen wir heute mit einem erfahrenen Experten, der uns spannende Einblicke geben wird. Guten Abend und willkommen bei Radio Reisezeit. Heute dreht sich alles um Wellness-Hotels in Deutschland. Mein Gast ist Herr Berger, ein erfahrener Hotelberater, der landesweit tätig ist. Es freut mich, hier zu sein. Wellness ist zu einem wichtigen Teil des Tourismus geworden. Aber viele Vorstellungen darüber weichen von der Realität ab. Ich habe in unterschiedlichsten Betrieben gearbeitet, von kleinen Landhotels bis hin zu großen Spa-Resorts. Und sehe sehr unterschiedliche Ausrichtungen. Manche behaupten, die Deutschen würden heute gern 3 Wochen oder länger Urlaub machen. Was beobachten Sie? In den meisten Fällen verteilen Reisende ihre freien Tage lieber auf mehrere Kurzaufenthalte im Jahr. Oft handelt es sich um verlängerte Wochenenden oder 1 bis 2 Wochen am Stück. Berufliche Verpflichtungen, Kosten und Flexibilität spielen dabei eine große Rolle. Es wird oft gesagt, dass die Mehrzahl der Wellness-Hotels in Großstädten liegt. Trifft das zu? Die ruhigen Gegenden sind für diese Art von Erholung viel gefragter. Hotels in den Bergen, an Seen oder in Kurorten schaffen eine Atmosphäre, die fern vom Straßenlärm liegt. In Städten gibt es zwar Angebote, doch das Umfeld ist meist nicht so erholsam. Viele Gäste fragen sich, ob Wellness-Angebote eher in bestimmten Hotelkategorien vorkommen. Häufig findet man die umfangreichsten Spa-Bereiche und hochwertigsten Anwendungen in gehobenen Häusern. Diese investieren in moderne Einrichtungen, professionelle Mitarbeiter und ein besonderes Ambiente. Für Gäste ist es ein Rundumerlebnis, das über die reine Unterkunft hinausgeht. Manche Pakete sollen Vollpension enthalten. Ist das der Regelfall? Oft wird stattdessen Halbpension oder nur Frühstück angeboten, um Gästen die Möglichkeit zu geben, auch die lokale Gastronomie kennenzulernen. So entsteht Abwechslung und man verlässt nicht den ganzen Tag die Hotelanlage nur für Mahlzeiten. Gehört Schwimmen und Sauna zur Ausstattung? In vielen Häusern ist das selbstverständlich. Neben klassischen Schwimmbecken gibt es häufig auch mehrere Saunatypen und zusätzliche Angebote wie Aromatherapie oder spezielle Aufgusszeremonien. Gerade in der kalten Jahreszeit schätzen Gäste diese Möglichkeiten besonders. Ach ja, man hört oft, dass sportliche Aktivitäten kaum genutzt werden. Wie sehen Ihre Erfahrungen aus? Oh je, viele Urlauber verbinden Entspannung mit Bewegung. Programme wie Yoga, Aquafitness oder Nordic Walking sind beliebt. Ebenso geführte Wanderungen oder Radtouren. Es geht darum, körperlich aktiv zu bleiben und gleichzeitig neue Energie zu tanken. Sind kulturelle Programme Teil des Angebots? Nur wenige Betriebe integrieren solche Elemente regelmäßig. In größeren Resorts gibt es manchmal Ausflüge oder Führungen, aber meist liegt der Schwerpunkt auf Wellness und Erholung. Wer begleitet Frauen am häufigsten auf solchen Reisen? Oh, wissen Sie, oft reisen sie mit Freundinnen, Verwandten oder allein. Gemeinsame Wochenenden mit der besten Freundin oder Mutter sind ein beliebter Anlass für einen Wellnessaufenthalt. Wird auch für Männer gezielt etwas geboten? Ach ja, in den letzten Jahren sind mehr Programme entstanden, die speziell auf männliche Gäste zugeschnitten sind. Dazu gehören sportliche Aktivitäten, Anwendungen für Muskelentspannung, aber auch Events wie Grill-Workshops oder Verkostungen. Oh, wirklich? Übernehmen Krankenkassen die Kosten für den Aufenthalt? Naja, die Unterstützung beschränkt sich meist auf einzelne Gesundheitskurse. Übernachtungen oder umfassende Pakete müssen in der Regel privat bezahlt werden. Vielen Dank, Herr Berger, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Es war wirklich spannend zu hören, wie vielfältig die Wellnesslandschaft in Deutschland ist und wie sich Trends in den letzten Jahren verändert haben. Ich glaube, viele unserer Hörer haben jetzt ein klareres Bild und vielleicht sogar Lust bekommen, selbst einen solchen Aufenthalt zu planen. Ich bedanke mich ebenfalls herzlich für die Einladung. Es freut mich immer, mein Wissen mit interessierten Zuhörern zu teilen. Wenn einige von Ihnen nun inspiriert sind, neue Orte zu entdecken oder bewusster auf ihre Erholung zu achten, hat sich unser Gespräch gelohnt. Ich wünsche allen eine entspannte Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ende Teil 2.